strahlt mir das Glück. Und voller Liebe ist jeder Blick, so hell wie deiner Augen scheint, ist nur der Sterne Glanz allein. Ja, deine Augen sind wie ein Bild, sie zeigen alles, was dich erfüllt. Dein großes Leben ist in ihnen aufgeschrieben, aus deinen Augen bricht das.